willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 38/2013. Ha, viel passiert, ja, am Sonntag zum Beispiel ist besonders viel passiert. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen, ja, und eines davon, ja, ist zum Beispiel der Launch von GTA 5. Ja, es ist etwas, was schon im Mainstream-Bereich angekommen ist. So groß ist das. Ja. Ein paar kleine Sachen zu dem Thema NSA-Skandal muss ich natürlich auch noch loswerden. Ich wollte es eigentlich die Woche wieder vermeiden, aber es hat sich da auch wieder etliches getan. Ja. Und dann natürlich die Wahl. Ja, die Bundestagswahl. Aber alles nach der Reihe. Titel der Sendung heute, Schuld bist du. Ja, es bezieht sich zwar hauptsächlich auf die Bundestagswahl, aber man könnte es auch auf GTA 5 münzen, nämlich die Verkaufszahlen, ja, die da erreicht wurden. Da sind tatsächlich die Leute, wie du und ich, schuld, ja, die das eben kaufen. Ja. Ganz klar, ich bin GTA-Fan, ganz klar, schon immer gewesen, ja. Deswegen wundert mich eigentlich nicht, dass GTA 5 wieder alle Verkaufsrekorde gebrochen hat, ja. Aber was mich wundert ist, dass Sony sogar geschafft hat, beziehungsweise eigentlich ja nicht, war es ja nicht Sony, sondern Rockstar, hat es geschafft, dass Sony gewonnen hat. Ja, genau. Ich habe nämlich vor einigen Jahren eine PS3 ganz normal besessen. Die ist mir dann kaputt gegangen. Vor 2 Jahren ist die mir kaputt gegangen. Und dann habe ich natürlich, sauer wie ich war, beschlossen, ich kaufe natürlich keine PS3 mehr, weil ich wollte, ich habe noch so dieses alte, dieses ganz dicke PS3 gehabt. Und da war ja öfter das Problem, dass ich sie so ein Yellow Dot gegeben hat, ja, also das heißt, die gelbe Leuchtdiode, oder die Leuchtdiode hat gelb geleuchtet und dann war es vorbei, ja. Und ich habe mir gesagt, für diese billige Verarbeitung, da gebe ich kein Geld mehr aus, dafür wird Sony abgestraft. Das war tatsächlich eine billige Verarbeitung, denn da hat sich das Lötzinn durch die Temperaturen in der PS3 gelöst, gelockert und dadurch wurde eben ein Chip nicht mehr richtig mit Strom versorgt und damit kann richtiger Kontakt begangen. Damit war die PS3 eben kaputt. Und sowas wollte ich nicht weiter unterstützen. Und Rockstar hat geschafft, dass ich mir jetzt doch wieder eine PS3 geholt habe. Es gab ein Bundle, ja, vergünstigt, und da war eine PS3 mit 500 GB Platte und eben GTA 5 mit drin und ich konnte es einfach nicht aushalten. Ich habe lange herumgemacht, was soll ich tun, ja. Ich hatte ja auch schon hier in der Sendung mal das Dilemma angesprochen, weil die PS4 kommt ja im November und eigentlich wollte ich überhaupt keine alte Konsole mehr kaufen, ja. Schon gar keine alte Konsole, von der ich die Schnauze voll hatte, weil sie technisch gesehen furchtbar war, ja. Also verarbeitungsmäßig. Das ist zwar bei den neuen Modellen nicht mehr so, hoffe ich jedenfalls, aber ich habe mich halt drüber aufgeregt über die PS3. Ja. Und normalerweise mache ich da nichts, aber GTA 5 war einfach, das Argument, GTA 5 zu spielen, war einfach so groß, dass ich nicht anders konnte. Und Sony hat damit gewonnen. Ja. Sony hat jetzt eine PS3 verkauft an jemand, der eigentlich gar keine mehr wollte. Ja. Und allerdings hat es auch einen Preis, deswegen wird eine PS4 nicht so schnell gekauft werden. Ich wollte mir sie ja beim Start kaufen, aber das werde ich jetzt auf unbestimmte Zeit verschieben, ja, den Kauf. Ich denke, ich werde auch noch warten, vielleicht bis die erste Preissenkung stattfindet. Ja, ich weiß, es kann dauern. Aber wollen wir mal sehen. Ja, bisher sind keine Titel angekündigt für die PS4, die mich überhaupt reizen, eine PS4 zu kaufen. Ja, ich hätte gern die PS4, weil es die PS4 ist, weil es die neue PlayStation-Konsole ist mit einer unglaublichen Leistung. Aber Games, ich hatte mir die angeguckt, das Line-Up, was es zum Start gibt und habe gesagt, nö, davon will ich gar keins. Ich will davon keins, ja. Battlefield 4, das war das Einzige, was mich gereizt hat, ja. Aber da war ich sowieso die ganze Zeit zwiegespalten, soll ich mir das jetzt für die PS4 holen oder dann für den PC, ja. Und jetzt ist natürlich die Entscheidung gefallen, ich hole mir Battlefield 4 für den PC, ja, weil ich mir keine PS4 hole, da ich mir die PS3 jetzt schon geholt habe und warte dann eben noch eine Zeit lang ab. Und ehrlich gesagt, ich kann's. Ich konnte es, oder ja, ich sag mal, ich kann es immer noch nicht verstehen, ja, dass Sony hier zum Beispiel mit Rockstar nicht hier ein Abkommen geschlossen hat, dass es auch angekündigt wird, dass es auch auf der PS4 kommt, dieses GTA 5. Ja. Aber Sony ist momentan der lachende Dritte, wie auch immer. Ja, denn GTA 5 hat mich dazu gebracht, eben trotzdem noch eine PS3 zu kaufen. Ob, da hat ja Sony auch eine große Gewinnspanne, wahrscheinlich größere Gewinnspanne als bei der PS4 erstmal. Und wenn dann eben die PS4 draußen ist und was weiß ich, GTA 5, Los Santos Stories, ja, oder sogar GTA 6 irgendwann rauskommen, dann werde ich mir spätestens dann werde ich mir die PS4 auch holen. Also hat Sony quasi jetzt nochmal doppelt verdient. Aber erstmal, ja, stelle ich das hinten an. Deswegen habe ich aber geschrieben, Sony hat gewonnen. Bis jetzt. Ja, GTA 5, ich habe es eben schon mal angesprochen, Verkaufszahlen hat es auch in die Mainstream-Presse geschafft. Die NTV beispielsweise hat da einen großen Bericht gebracht. GTA 5 ist etwas gelungen, was noch nie einem Videospiel oder auch noch nie einem Film, einem Hollywood-Film, bisher gelungen ist. Nämlich die magische Grenze von 1 Milliarde US-Dollar innerhalb von 3 Tagen einzunehmen. Ihr habt richtig gehört. 1 Milliarde US-Dollar wurden in den ersten 3 Tagen für mit Grand Theft Auto eingenommen. Und das ist einfach unglaublich. Ja, das muss man klipp und klar sagen, das ist unfassbar. Allein am ersten Tag waren schon 800 Millionen Dollar über den Ladentisch gegangen für GTA 5. Und kalkuliert sind übrigens insgesamt, also für die ganze Zeit, die es GTA 5 gibt, 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und das ist absolut realistisch. Wenn jetzt schon nach 3 Tagen die Milliardengrenze geknackt wurde, da hat man erstmal Zeit. Und GTA 5 ist noch nicht mal für den PC draußen. Und eigentlich sind sich da alle Experten einig, dass es so laufen wird wie bisher. Es wird ja ein halbes Jahr, ja, dauern eventuell, bis dann die PC-Version auf den Markt kommt. Aber dann wird's spätestens dann wird diese Grenze auf jeden Fall geknackt werden. Ja. Möglicherweise vielleicht sogar schon vorher. Ich weiß halt nicht genau, wie das da aussieht, ob da alle unbedingt jetzt sofort dieses Game haben wollen, ja, und sich das sofort gekauft haben. Oder ob da vielleicht eben an Weihnachten doch noch eine beachtliche Zahl an Spielverkäufen für GTA 5 stattfinden kann. Ja. Also ich habe jedenfalls geguckt, überall was ausverkauft, ja, in den Läden, obwohl auch manchmal die Läden unglaubliche Preissteigerungen haben. Also da wird es schon auch mal für 69, sogar 79 habe ich mal gesehen, und zwar für die Standard-Edition. Ich weiß, es gibt Special Editions, ja, aber für die Standard-Edition. Und da muss man schon sagen, heftig, heftig, aber alles wurde verkauft, alles wurde verkauft. Ja. Und das ist schon ein Phänomen. Ja. Das ist ein absolutes Phänomen. Und oft kommt man in die Bredouille, wenn man jemand erklären will, was macht denn den Reiz an GTA überhaupt aus? Ja. Weil es ist gar nicht so einfach zu erklären. Die Missionen, die Story, okay, also die Story ist meistens doch recht seicht. Ja. daran kann es eigentlich nicht liegen. Die Missionen, ja, die sind schon teilweise sehr, sehr schön, gerade jetzt bei GTA 5. Also allerdings die Mission bei GTA 4 waren auch, ja, interessant, aber ehrlich gesagt, das, was mich am meisten und immer wieder dazu bringt, GTA weiterzuspielen, ist eben, dass ich mich hier frei bewegen kann, in einer Welt, die realistisch genug ist, ja, aber nicht so realistisch ist, dass man eben viele Sachen, die man vielleicht in Wirklichkeit auch deswegen nicht tut, hier drauf verzichtet, ja, beispielsweise die Autostunts, ja, und so weiter. Oder die verrückten Sachen, die man mit den Autos machen kann, das würde man in der Realität niemals tun, ja, weil das würde nämlich unweigerlich zum Exitus führen, ja, nicht nur des Autos, sondern eventuell auch des Fahrers, ja. Klar. Die Steuerung und das Verhalten der Autos sind aber sehr realistisch, wenn man das mal so vergleicht, ja. Das macht dann richtig Spaß, aber dennoch sind eben dort, wo die Probleme anfangen, wenn man zum Beispiel frontal gegen eine Mauer fährt, ja, mit 250 Sachen, dass da dann eben der Realismus etwas weg ist, ja. Und da haben eben die Entwickler genau den richtigen Mittelweg gefunden, ja. Zwischen Realismus, aber nicht so realistisch, dass man eben seine, was weiß ich, seine Fantasien oder irgendwas oder sein Spaß hier ausleben kann, ja, ohne dass man sofort kaputt geht, weil dann macht's keinen Spaß mehr. Ja, also das ist wirklich ein Phänomen und ich zock das gerne. Ich würde auch gleich hier, wenn die Podcasts heute im Kasten sind, werde ich auch gleich wieder an die PlayStation gehen und weiter zocken. Ja, kann es kaum erwarten. Und ich bin schon sehr, sehr begeistert auch von dem Spiel, wie ihr sicherlich merkt. Ja. Also nicht mal Hollywood nimmt halt so viel mit den Filmen ein, ja, was eben Rockstar hier mit dem Titel einnimmt. Der Soundtrack ist auch wieder sehr, sehr genial gemacht und auch hier sieht man mittlerweile auch die Routine, die das Team bei Rockstar hat, wenn es um sowas geht, weil die Auswahl ist schon okay. Mir ist es zu wenig elektronische Musik, allerdings gibt es auch einen elektronischen Musiksender hier drin. Überhaupt die Senderanzahl, das ist fantastisch, ja. So viele Radiosender, die man einschalten kann, gab es noch nie. Somit sollte eigentlich für jeden etwas dabei sein, wenn auch hier leider das ein bisschen rocklastig ist, muss ich sagen. Ja. Und Rap. Ja. Also das Hip-Hop und Rock sind hier sehr stark vertreten. Aber okay, wie gesagt, ist nicht ganz so schlimm und ich habe noch gar nicht geschaut. Vielleicht gibt es sogar noch irgendwann eine Möglichkeit, seine eigenen Musik, die auf der PS3 beispielsweise gespeichert ist, dann zu benutzen, so wie sie auf dem PC der Fall ist mit der PC-Version eben. Gut, die Missionen, ja, die Städte oder die Stadt, ja, Los Santos, da spielt es ja, die Gegend, die sind einfach wunderschön, ja. Also man hat hier eine riesige Gegend, ja, wo der Mittelpunkt eben die Stadt Los Santos ist. Das merkt man gleich, wenn man in ein Flugzeug oder in einen Hubschrauber steigt und fliegt dann nach oben, ja, und dann sieht man einmal das ganze Ausmaß dieser virtuellen Welt, die da ist, und dann ist das schon beeindruckend, was man da sieht. Auch in der Luft haben sich die Macher Gedanken gemacht, wie könnte man die Leute dazu animieren, auch mal öfters zu fliegen, auch wenn man es vielleicht nicht mag. Oder? Zum Beispiel, dass man hier einen Bonus bekommt, wenn man unter 50 oder 50 Mal unter einer Brücke durchgeflogen ist. Ja? Dann kriegt man ein Achievement beispielsweise. Und so weiter, ja. Bei einigen Missionen muss man auch fliegen, ja. Das neue System mit den drei verschiedenen Charakteren, die man hat und die man auch steuern kann, und man kann da auch umschalten, ja, die kommen nacheinander dazu. Auch das ist eine Neuerung, die den Spielspaß nicht beeinträchtigt. Ich hatte am Anfang Bedenken, ja, dass das alles den Flair quasi kaputt macht von GTA. Ich finde, es ist nicht, also es ist nicht so, dass das irgendwie sehr, sehr störend ist. Das Einzige, was ist, man kann sich eben jetzt mit seinen Charakteren nicht mehr so richtig identifizieren. Die Charaktere an sich sind auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen fragwürdig. Ich würde sagen, fast, die sind in den Hintergrund gedrängt. Bei GTA 4 war es eben Niko Bellic, ja, der hier wirklich ein Charakter war, wo man sagen kann, Wahnsinn. Ja, dann kam ja auch noch die Erweiterung mit The Lost and Damned und mit dem Ballad of Gay Tony, ja, wo dann auch wieder zwei interessante Charaktere kamen. Übrigens einer davon tritt auch noch auf bei GTA 5. Und ein anderer wird auch erwähnt im Kontext bei GTA 5. Zumindest mal kurz. Der Niko Bellic beispielsweise wird erwähnt. Also es ist faszinierend. Ja, die Missionen, wie gesagt, bei mir immer ein bisschen im Hintergrund, aber die sind bei GTA 5 fulminant in Szene gesetzt. Ich bin noch nicht so weit, ja, ich bin bei etwa 29% der Story. Und ich muss sagen, der erste Raub, den man da machen muss, ist einfach fantastisch. Ja. Wie das inszeniert ist und so, also da hat man schon fast keine Lust mehr überhaupt zu spielen, sondern man würde sich das einfach mal so gerne angucken. Ja. Schade, dass man das nicht abspeichern kann. diese ganzen so eine Mission, ja, dass man die sich im Nachhinein noch mal angucken kann, weil es doch sehr sehr schön ist und man kommt sich wirklich vor wie in einem Film, den man beeinflussen kann. Ja. Ein Film, wo man selbst den Hauptdarsteller steuern kann. Und das ist einfach ganz, ganz toll. Ja, ich war eben bei den Charakteren. Also die Charaktere selbst, weil ich es eben auch wieder gesagt habe mit der Steuerung, sind eben nicht so im Mittelpunkt. Ja, im Mittelpunkt sie ist momentan wirklich mehr, würde ich sagen, die Umgebung, die Stadt. Ja. Und das Leben in der Stadt. Und diese drei Charaktere können dann eben auch diese Stadt ganz anders erleben, ja. Wir haben einmal den ehemaligen Räuber, der jetzt zum braven Familienvater geworden ist, aber mit den Schwierigkeiten von aufsässigen Kindern und fremdgehenden Ehefrauen, ja, zu kämpfen hat. Und auf der anderen Seite ist dann jemand so wie in GTA San Andreas, ja, das heißt ein Afroamerikaner, der eben hier in einer nicht ganz so tollen Gegend wohnt und dann eben probiert seinen Weg so zu machen, ja, und dann auch Probleme hat wieder in der, wo er eigentlich herkommt, anerkannt zu werden, weil er schon fast als Verräter gilt, weil er die Hood verlassen hat, ja, und dann als dritter Charakter noch ein total durchgeknallter Idiot, ja, der vor dem die anderen Charaktere, die alten Bekannten selbst Angst haben davor, ja, vor dem Menschen, weil der vollkommen unberechenbar und wahnsinnig ist. Und einfach grundlos Leute killt. Das werdet ihr auch am Anfang dann, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und das mal spielt, werdet ihr das auch sehen. Ich spoilere jetzt mal nicht, aber wenn man The Lost and Damned gesehen hat, wird einem die Szene doch schocken. Ja, wirklich schockierend finde ich das. Ja. Und ja, mit so jemand muss man dann eben auch zurechtkommen, im Team auch noch. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein Chaos gibt. Ja. Dennoch ist das Chaos eben in der Mission dann einigermaßen geordnet. Und man tut auch innerhalb von der Mission teilweise verschiedene Charaktere steuern. Das heißt, man kann innerhalb der Mission tut man diese drei Charaktere umschalten, zack, zack, zack, und hat dann eben seine Möglichkeiten da loszulegen. Es ist die Missionen sind anspruchsvoll teilweise, aber nicht so anspruchsvoll, dass sie ärgerlich sind. Ganz toll finde ich, dass man, wenn man mit einer Mission scheitert, dann, dass man nicht mehr die ganze Mission machen muss oder dann wieder mit dem Taxi irgendwo hinfahren muss, sondern man kann einfach dann auswählen, nochmal probieren und dann wird es an einem bestimmten Punkt innerhalb der Mission, den man schon erledigt hatte, fortgesetzt. Und somit ist es schon recht fair und der Frustfaktor ist nicht so hoch, wenn man nämlich mal eine halbe Stunde lang an der Mission rumgebastelt hat, ja, rumgemacht hat und geht dann kaputt kurz vor vom Ende der Mission, weil gegen Ende wird es ja immer noch ein bisschen schwieriger. Ja, dann, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann ist es wirklich furchtbar und man kriegt einen Hals und ich kenne auch Leute, die haben schon ihre GTA-CDs aus dem Fenster geworfen, wirklich. Ja. Aber hier setzt man dann wieder dort ein, ja, quasi dann nicht weit weg von dem Punkt, wo man auch vorher war, innerhalb der Mission. Das finde ich sehr, sehr schön und ist auch fair, sage ich mal. Dafür können dann die Missionen komplizierter gestaltet werden. Ja. Dafür können die Entwickler auch die Mission so designen, dass man sie nicht als guter Spieler gleich beim ersten Mal, beim ersten Versuch komplett korrekt lösen muss, ja, sondern sie kann so anspruchsvoll sein, dass wirklich Super Gamer, sag ich mal, ja, das vielleicht schaffen beim ersten Mal, ja, aber dass auch andere diese Mission gut schaffen ohne Frustfaktor, obwohl die vielleicht ein, zwei oder dreimal kaputt gehen innerhalb der Mission, ja, und dann eben nicht wieder komplett neu anfangen müssen. Auch gut. Ja, also, ich glaube, ansonsten gibt's kaum was dazu zu sagen. Die Welt ist fantastisch groß. Sie bietet alle möglichen Sachen, die man auch aus anderen GTA-Teilen kennt. Innerhalb von Geschäften ist mir aufgefallen, kann man nicht mehr die Knarre zücken, ja, und einen Verkäufer zum Beispiel bedrohen oder so. Das geht nicht mehr. Ansonsten hat man durchaus sehr viele Freiheiten im Spiel. Das Autotuning ist so eine Sache, finde ich generell sehr gut, dass man aber natürlich dann, wenn man ein Auto getuned hat ohne Ende und stellt es dann ab, oder es wird vernichtet in einer Mission und dann ist das Ganze weg und da kann man auch durchaus schon mal so 100.000 Dollar ja dort lassen, um das Auto voll aufzutunen und dann geht es kaputt und es ist weg, es ist einfach weg. Ja. Es gibt zwar Möglichkeit, dass wenn man das zum Beispiel abstellt irgendwo, dass es dann von der Polizei abgeschleppt wird und man kann es gegen einen Obolus wiederholen am Polizeirevier, aber nicht, wenn das Auto zum Beispiel geschrottet wird. Ja, dann war es das. Sehr schade eigentlich, dass man da nicht die Möglichkeit hat, sein Lieblingsauto irgendwie zu speichern, ja, und das dann zu nutzen. Auch finde ich sehr schade, dass man nicht auswählen kann, welches Standardauto der Charakter hat. Ja, zumindest am Anfang kann man das noch nicht. Ich habe noch keine Funktion gefunden. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich würde zum Beispiel gern mit dem Prius halt generell rumfahren. Ein aufgemotzter Prius, ja, getuned ohne Ende, ist gar nicht mal so schlecht, ja. Oder auch für den verrückten, durchgeknallten Charakter wäre bestimmt ein Range Rover Evoque, der auch zu nutzen ist. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher wegen der an der Seite, ob das auch ein Range Rover Sport sein könnte. Für mich sieht das Heck auf jeden Fall aus wie ein Range Rover Evoque und auch die Front. Dann nennen sich natürlich dort ganz anders die Autos, ganz klar. Wie immer werden die Namen natürlich geändert. Aber den als Standardauto für diesen verrückten Charakter, das wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache, ja. Den Hillbilly-Verschnitt. Und ja, aber so ist es nun mal. Sicherlich überall kann man ein bisschen Kritik anbringen. Ich denke mal, dass viele im pädagogischen Bereich da sicherlich sehr viel Kritik haben werden an dem Spiel, weil ja, man kann wieder Nutten abschleppen, in Strip-Bars gehen und Leute killen. Ja. Neu ist übrigens ganz neu hinzugekommen, ist, dass Tiere auch vorhanden sind. Ja. Man hat zum Beispiel einen Hund, den kann man auch trainieren. Und auch mit einer Smartphone-App, die es dafür gibt, ja, aber auch im Spiel. Und man kann sich mit dem beschäftigen, man kann mit dem Gassi gehen, und das hilft eben den Hund, ja, sagen wir, die Treue zu der Bezugsperson zu erhöhen und damit eben in Missionen auch effektivere Leistungen von dem Tier zu bekommen. Die kann man nämlich einsetzen, zum Beispiel, wenn der Hund was aufstöbern muss, ja, oder er kann auch helfen, beispielsweise, wenn man angegriffen wird. Und das ist schon richtig gut. In den weiten Wäldern und Wüsten von der Gegend tauchen auch immer wieder Tiere auf, Rehe beispielsweise und so weiter und so weiter. Und man kann tatsächlich auch jagen gehen. Ja, das wird der Peter nicht besonders gefallen. Das werde ich auch nicht tun, auch nicht im Spiel. Ja, gefällt mir nicht, finde ich schlimm. Man kann aber auch andere Sachen dann machen, beispielsweise die Jäger jagen, die versuchen Tiere zu schießen. Ja, das könnte auch. Ne? Ja, also auf jeden Fall sind wieder viele neue Elemente hinzugekommen, die eben das bewährte Spielprinzip dann aufrechterhalten. Gut, aber damit jetzt erstmal genug von GTA. Videos und so weiter gibt es ja en masse im Netz schon, wo ihr euch das so angucken könnt. Ich habe jetzt probiert, nicht so viel zu spoilern, deswegen habe ich jetzt die Einzelmissionen nicht genau erklärt. Aber ja, wer es sehen will, kann es sicherlich im Internet finden. Und ansonsten viel Spaß beim Spielen. So, jetzt komme ich mal zu etwas, was überhaupt gar nicht so lustig ist wie GTA. Es geht mal wieder um die Privatsphäre im Netz. Das soll nämlich Thema beim UN-Menschenrechtsausschuss werden. Ja, oder wurde. Wurde, ist ja schon vorbei, ja. Die 24. Sitzung des UN-Menschenrechtsausschusses hat eben hier gefordert, dass die Privatsphäre im Internet stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. Generell Privatsphäre des Einzelnen ist Menschenrecht, ja, und das wurde auch klipp und klar dargelegt und die NSA verletzt Menschenrechte. Ja. Was hier strittig war, ist, dass man das auch in nationalen Gesetzen stärker verankern muss, ja, und dass es auch das Bewusstsein dafür gestärkt wird in der Bevölkerung. Anscheinend wissen viele Leute nicht, dass die Privatsphäre ein Menschenrecht ist und dass solche Spionagenattacken wie die NSA mit Prism oder auch von Großbritannien, von der GCHQ, dass das eben ein Verstoß ist. Dass das eben ein Verstoß gegen die Menschenrechte ist. Ja, das müssen die Leute verstehen, auch bevor hier auch politisch hier was umgesetzt werden kann, dass hier massiv dagegen vorgegehen werden kann. Auch die deutschen Vertreter haben dann da in dem Zusammenhang eben ein völkerrechtliches Instrument gegen die massenhafte und grenzenlosen Ausspähung, so schreibt Heise, gefordert, ja, oder befürwortet. Und es ist aber so, dass eben auch in Europa, auch die Deutschen haben eben nicht viel getan gegen diese Sachen. Das muss aufhören. Ja, das muss aufhören. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ein Land wie Großbritannien in der EU hat. Das muss Konsequenzen haben. Und zwar massive Konsequenzen. Meiner Meinung nach bis zum Ausschluss von Großbritannien aus der EU muss das gehen. Das unterstreicht auch eine weitere Meldung, denn Großbritannien hat Belgien angegriffen. Ja, in der Tat, so muss man das ganz klar sagen, weil in der Vergangenheit wurde immer wieder gesagt, dass ein Cyberangriff ein Akt des Krieges ist. So hat die USA das dargelegt. Ja, ein Cyberangriff ist ein Akt des Krieges gegen das Land und damit hat Großbritannien ein Akt des Krieges gegen Belgien durchgeführt, denn da wurde die belgische Telekom, die staatliche belgische Telekom, von dem Spionageprogramm attackiert und sabotiert, wurde gehackt, ja. Und das ist eindeutig ein Cyberangriff. Und wenn man eben der Denkweise der USA folgen wird, wobei ich da noch ein Fragezeichen dran setze, dass ein Cyberangriff ein kriegerischer Akt ist, dann hat Großbritannien Belgien angegriffen, kriegerisch angegriffen. Ja, und ich meine, man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Ja. Belgien prüft auch, was da los ist und hat auch Maßnahmen sich vorbehalten, falls diese Anschuldigungen stimmen sollten. Ja. Und nur was dann wieder passieren soll, das weiß natürlich niemand. Hier muss massiv Druck ausgeübt werden, meiner Meinung nach, auf Großbritannien. Aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Nach der Bundestagswahl, ja, und damit komme ich zum letzten wirklichen Thema, ja. Bei der Bundestagswahl jetzt 2013 hat aber gezeigt, dass Deutschland einen Stillstand wählt. Ja. Was ist los mit den Deutschen? Ich habe mit Kopfschütteln habe ich festgestellt, ja, dass die CDU, CSU einen klaren Sieg davongetragen haben, ja, starke Zuwächse bekommen haben, ich glaube sogar im zweistelligen Bereich, ja, die Zuwächse. Und glücklicherweise ist wenigstens die FDP draußen. Ja, es ist ein kleiner Lichtblick, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass eine Partei, die offensichtlich nichts gegen Spionageangriffe anderer Staaten unternimmt, die meiner Meinung nach ihre Pflicht verletzt, die deutschen Bürger vor solchen Attacken zu schützen. Ja. Dass diese Menschen auch noch Stimmen bekommen und sogar noch mehr, noch deutlich Stimmen bekommen. Klar, muss ich akzeptieren, muss jeder akzeptieren. So funktioniert die Demokratie. Ja. Die Menschen haben die Wahl und das bedeutet aber auch, dass man dann die Verantwortung für jeden Mist, der passiert, mittragen muss. Und wenn dann wieder andere Länder mit dem Finger auf unser Land zeigen und sagen, die Deutschen sind schuld, ja, weil das eine oder andere in der Welt nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, nach menschlichen, nach moralischen Maßstäben, ja, dann können wir nicht weggucken und können sagen, nö, Moment mal, die Deutschen waren das nicht, das war die Regierung. Ja, aber wir haben die Regierung gewählt. Ich weiß, die Leute, die jetzt nicht gewählt haben, sagen, ja, Moment, aber ich habe die Regierung nicht gewählt. Klar, aber sie müssen die Verantwortung mittragen von den Idioten, die gewählt haben. So, sorry, dass ich das so sage. Ja. Ich meine, das hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an. Im Prinzip tue ich jetzt hier über 40% der Wähler als Idioten bezeichnen. Ja. Kann ich nicht. War mehr so ein verzweifelter Ausdruck. Ja. Aber in der Tat frage ich mich dann halt schon, wie kommt sowas zustande? Ja, sicherlich nicht, weil alles Idioten sind, sondern weil die Politikverdrossenheit eben meiner Meinung nach in Deutschland zu hoch ist. Die Deutschen haben ein Problem, und zwar mit Veränderung. Ja, lieber gleichmäßig alles gleichbleibend in den Abgrund gehen, ja, und in den Abgrund fallen, als dann nochmal durch Veränderungen der Steuer herumzureißen und was anderes zu tun, ja? Nee, nee, nee, das geht gar nicht. Das ist nichts für den Deutschen. Das ist nichts für Deutsche. Ja? Neue Technologien ist auch immer so eine Sache, da sieht man es als auch durchkommen, ja? Neue Technologien. Nee, nee, nee, nee, ja, warte mal erstmal ab. Ja? Nee, nee, nee, nee. Ja. Genau. Und diese Angst vor Neuem, diese Angst vor Veränderung, das habe ich das Gefühl, das ist auch ein großes Problem. Und tut mir leid, hier hat jetzt der inhaltsfreie Wahlkampf gewonnen, ja. Der Stillstand und die Merkel-Raute, ja, wurden gewählt. Genau das wurde gewählt. Stillstand und Merkel-Raute. Sonst nichts. Ja. Und die Leute, die sich wirklich für Politik interessieren, ja, und auch darüber nachdenken und sich Gedanken machen und nicht nur das wählen, was vielleicht also die größten Chancen hat zu gewinnen. Ja, weiß gar nicht, was da immer der Sinn drauf ist. Da muss man schon sagen, ich glaube nicht, dass die Leute hauptsächlich CDU wählen würden, weil da ist ja kein Inhalt. Der Inhalt ist Stillstand und ja, Merkel. Also furchtbar. Gut, von mir aus. Deutschland hat gesprochen. Wir leben da in dem System. Wir müssen dann damit klarkommen. Ja. Aber es soll sich keiner vor der Verantwortung drücken, ja. Und hier dann sagen, ja, die Regierung, tja, die Regierung wurde gerade eben gewählt, bestätigt mit ihrem unsäglichen Kurs. Das heißt, im Prinzip für mich auch, dass wir als Netzgemeinde, als Netzbürger, ja, Digital Natives halte ich für bescheuert den Ausdruck, ja, aber als Leute, die im Internet leben, sage ich mal, oder mit dem Internet leben, eng verwoben, dass die auf sich alleine gestellt sind in Sachen Datenschutz und Missbrauch der Daten durch andere Regierungen und vielleicht sogar durch die eigene Regierung. Ja, BND wird auch immer wieder beschuldigt, mit der NSA in manchen Sachen zusammengearbeitet zu haben. Wir sind alleine gestellt. Wir müssen jetzt alleine unsere Sachen verschlüsseln, mit Open Source Programmen sicherstellen, dass keine Hintertüren eingebaut werden in diese Produkten. Und auch die nicht wichtige Kommunikation, auch die belanglosesten Sachen verschlüsselt einstellen. Datensparsamkeit, was gepredigt ist, was ich immer mit einem Kopfschütteln quittiert habe, ja, ist die einzige Möglichkeit, die uns eigentlich noch bleibt, ja. Weg von Facebook, ja, wenig einstellen, genau überlegen, was man einstellt, warum man es einstellt, was für Möglichkeiten danach sich ergeben. Private Daten raus aus dem Netz, ja. Oder wenn es unbedingt sein muss, zum Beispiel, weil man eben in einer Firma arbeitet oder mit anderen Leuten zusammenarbeitet oder auch Kollektive gründen möchte, dann nur verschlüsselt ins Netz übertragen und Systeme absichern. Es kommt jede Menge Arbeit jetzt da auf uns zu, weil auf die Regierung können wir uns nicht mehr stützen. Die Position wurde klar gemacht von der CDU. Und da war es deutlich, dass da kein großes Interesse besteht, die NSA daran zu hindern, weiterhin deutsche Bürger illegal auszuspionieren und gegen das Menschenrecht zu verstoßen. Stattdessen werden wir wieder was anders sehen, dass die privaten Firmen hier sehr stark an die Kandare genommen werden. Ja, sprich, Firmen wie Google, ja, auch Facebook und so weiter werden durch Zwangsmaßnahmen dazu gebracht, hier auf ihre Datensammlungen zu verzichten. Das ist zwar gut, ändert aber nicht das Problem, dass die Regierungen von der Regierung die Gefahr ausgeht für Datenmissbrauch in erster Linie. Ob ich Werbung kriegt oder nicht, ist mir pipifax egal. Ja, muss ich ganz deutlich sagen. Aber wenn irgendwann mal irgendwas illegal wird, wo jetzt noch legal ist, und dann kommt die Regierung und kann hier irgendwelche Sachen hinknallen, ja, was vor 5 Jahren mal passiert ist, und ich lande deswegen auf irgendeiner Liste, ja, ich meine, nicht, dass ich sowieso nicht schon auf einer Liste wäre, aber dann muss ich schon sagen, ist es schon ziemlich heftig und ich darf da immer an die Vergangenheit erinnern, ja. Dass man hier auch mal geglaubt hat, ja, das ist ja legal, das macht ja nichts, und dann auf einmal ist es nicht mehr legal gewesen und ja, die Nachbarn haben angefangen zu denunzieren und so. Ja, so ist das. Leute, also, ihr seht schon, ich bin ziemlich angepisst durch dieses Wahlergebnis. Ja, kann man nichts machen. Ist halt so. Und ich als abschließender Kommentar vielleicht noch bei jeder Scheiße, die passiert in den nächsten 4 Jahren, ausgelöst durch die CDU, und es wird eine Menge sein, denkt an meine Worte. Zu guter Letzt noch was Kurioses, als ob das Bundestagswahlergebnis ja nicht schon kurios genug wäre. Ja. Der unsichtbare Wolkenkratzer. Ja. In Korea vielleicht bald Realität. Ja. In der Tat. Man arbeitet an einem Gebäude, an einem Entwurf eines Gebäudes, das komplett mit einer LED-Fassade, ja, und Kameras auf der jeweiligen Seite, Gegenseite, bestückt ist. Somit wird also das Bild von vom Hintergrund aufgenommen, von dem, was hinten dran ist, und auf die Vorderseite gespiegelt. Damit ist bis zu einem gewissen Maße natürlich das Gebäude sehr schwer oder nahezu unsichtbar. Ja? Das System wurde auch schon für Tarnkleidung benutzt, zumindest in Studien. Interessant ist es auf jeden Fall, man kann dadurch verhindern, dass die Landschaft verschandelt wird. Aber ich weiß ja nicht, ist vielleicht nicht ganz so gut für Flugzeuge. Kann man das so vorstellen, wenn die das Gebäude nicht sehen? Weiß ja nicht so ganz, ne? Ob da das nicht so ein Reinfall wird, ne? Auf der anderen Seite, wenn man ein Ziel ist, ja, kann auch vielleicht ein Flugzeug das nicht so leicht erkennen. Ja, wo ist denn jetzt dieser Mistwolkenkratzer, in den man reinfliegen will, ne? Nix. Findet man nicht. Nun denn. Also, ich würd mir wünschen, der wird gebaut werden. Ich weiß nicht genau, wie weit das Ganze ist, ja. Es wurde jedenfalls die Erlaubnis erteilt, ja, um mit den Bauarbeiten zu beginnen. 1476 Fuß soll der hoch sein, keine Ahnung, was das ein Meter ist. Und er soll Tower Infinity genannt werden, ja. Und ja, ich fände das doch mal eine sehr, sehr schöne Sache. Vielleicht könnte man das noch mit mehr Dinger machen, die verschwinden sollen. Vielleicht die lächerliche Diskussion mit den Windrädern im Wald, ja. Weiß nicht, was da wichtiger ist, also, naja, okay. Aber vielleicht könnte man das ja auch machen, ja, man tut die Windräder eben mit solche LED-Panels ausstatten und lässt sie dann einfach verschwinden. Wupp, ja, und dann sieht man eben grüner Wald und trübes Wetter statt dann eben das Windrad. Vielleicht können wir das auch machen. Keine Ahnung. Damit war's es. Mit der Rios Wochensicht, ja, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, Kritik, ja, oder sonstiges, nur her damit, Google Plus, Rios Wochensicht um in der Suche eingeben. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Dafür gibt's auch ein GBG-Key, das ihr von der Seite herunterladen könnt. Die Seite sage ich euch jetzt auch, das ist nämlich wochensicht.zenetcasts.com. Wochensicht.zenetcasts.com. Dort, wie gesagt, findet ihr auch alle Links und Informationen neben dem GPG-Key. Warum habe ich so Probleme mit GBK zu sagen? Ich sage einfach immer GPG. Und ja, vielleicht auch mal wieder kurz erwähnenswert, Intro und Outro ist von Bretonica und der Titel heißt Afterlife und der ist erschienen unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA auf jamendo.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!